Na gut, aber jetzt wollen wir doch mal über was Interessantes war. Ich denke, das Interessanteste, was sie zu bieten haben, ist, sie haben unheimlich originelle Schuhe an. Ich wüsste auch nicht, über was wir sonst sprechen sollten in diesem Interview. Meine Schuhe, ja. Sie sind von K. Schweiz. Käse Schweiz, ach so. Sind das Schweizer Käseschuhe? Also vom Geruch her könnte man ja. Nein, das K steht für Karlsruhe. Also. Karlsruhe, Schweiz, weil ich ja mit den Schweizern niedergemacht habe. Ich komme aus Karlsruhe. Schweizer Rappeln. Ja, zurück zum Interview. Ja. Wir haben ja auch nur eine begrenzte Zeit. Oh, schade. Ja, und hören Sie auch, schauen Sie auch das nächste Mal wieder rein, wenn Sie auf dieser Welle die gleiche Stelle hört. Nein. Das war's auch schon wieder für heute. Und jetzt kommt noch das Abschluss-Jingle. Jingle. Jingle Bell. Nee. Ja, einfach mal einen Tasten hauen. Okay.